Uns gehört sogar Land im Bostoner Stadtgebiet. Wir haben Anwesen bis rauf nach Maine und New Hampshire. Und warum? Weil Vampir-Dasein und finanzielle Absicherung Hand in Hand gehen. Und nicht ein Penny aus öffentlichen Mitteln. Neid, Hass und ich und so viel Blut. Neid, Hass und ich und so viel Blut. Neid, Hass, ich und so viel Blut. Neid, Hass, ich und so viel Blut. Zivilisation in ihrer konzentriertesten Form.